Kundgabe 3759. Empfangen durch Bertha Dudde am 3.5.1946. Liebe, Weisheit, Kraft Gottes, erkennbar im Wort. Erkenne den Geist der Weisheit, der aus jedem Wort spricht, das euch durch meine Liebe vermittelt wird. Denket darüber nach, und so es euch wohltätig berührt, wirket schon die Kraft meines Wortes an euch. Und ihr erkennet dann auch meine Liebe, die euch das Wort zuleitet, um euch selig zu machen. Liebe, Weisheit und Kraft müssen immer erkennbar sein an allem, was göttlichen Ursprungs ist. Denn Liebe, Weisheit und Kraft ist der Inbegriff meines Wesens. Und was von mir ausgeht, muss mein Wesen bezeugen, ansonsten ihm der göttliche Ursprung abgesprochen werden könnte. Ich selbst bin das Wort und komme zu euch. Ich selbst biete euch etwas gar Köstliches. Mich selbst in meiner Ursubstanz. Liebe, Weisheit und Kraft. Folglich müsstet ihr durch Annehmen meiner Gabe erfüllt werden von Kraft und Weisheit. Und euer Herz muss sich gedrängt fühlen zum Liebeswirken, weil Liebe immer Gegenliebe auslösen wird. Und also muss ich selbst in aller Fülle in euch sein, so ihr mein Wort in Erkenntnis seines göttlichen Ursprungs entgegennehmet. So ihr mich selbst als Geber der Wahrheit anerkennet, die euch durch mein Wort zugeleitet wird. Und also aufgeschlossenen Herzens das annehmet, was meine Liebe euch bietet. Da ihr selbst ein Teil seid von mir, nur im unvollkommenen Zustand durch euren Willen, der mir abwendig wurde, so kann dieser Wille, so wie er recht gerichtet ist, diesen Unvollkommenheitszustand wandeln in einen vollkommenen. Wenn ihr bewusst mit mir in Verbindung tretet, um die Ausstrahlung meiner selbst, meiner Liebe und Kraft in Empfang zu nehmen. Wenn ihr also Kraft und Gnade von mir begehret, die euch in Form meines Wortes nun zugeht. Weisheit, Kraft und Liebe wird dann euer Anteil sein. Ihr kehret wieder in den göttlichen Zustand zurück, der euer Urzustand war von Anbeginn, weil ich selbst dann in euch bin, weil ihr dann nicht mehr außenstehend seid, sondern euch mit mir verschmelzet durch den Wandel eures Willens. Dann bin ich selbst in euch, wie auch ihr in mir seid. Mein Wort, das ich von oben selbst euch biete, soll euch in diesen Zustand versetzen. Ihr sollt es anhören, darüber nachdenken, es in die Tat umsetzen, und also leben in Liebe. Dann werdet ihr hell und klar den Ursprung des Wortes erkennen. Ihr werdet mich erkennen, meine Liebe, Weisheit und Kraft, und also selbst erfüllt sein mit Liebe, Weisheit und Kraft, weil dies das Merkmal meiner Gabe ist, dass euer Wesen sich angleichet dem meinen, so wie ihr mein Wort an euch wirksam werden lasset, durch euren Willen. Denn mein Wort bin ich selbst, und wo ich bin, muss Liebe, Licht und Kraft in aller Fülle sein. Amen.